die Rolex am Handgelenk prat an, sie ist ganz schwer. Funkelnde Diamanten kommen von weit her. Luxus-Apartment, 5 Etagen am Schwarzmeer. AMG GTS und der Tank niemals leer. Trag die Rolex am Handgelenk, brat an, sie ist ganz schwer. Funkelnde Diamanten kommen von weit her. Luxus-Apartment, 5 Etagen am Schwarzmeer. AMG GTS und der Tank niemals leer. Wir stehen auf Bentleys und Rolls Royce. Auf APs und voll Gold. Baby, bring mir Cuba Libre. Denn jetzt kommt Kupferdiebe aus der Ukraine. Und ich pack den Lamborghini vor dem Lafayette. Ich werd nicht abgeschleppt, weil jeder Kaffee kennt. Gucci Pulli sitzt und die AP glänzt. Kapital, Arsenal, Mesut Özil, La Cassette. Edda, Özil, willkommen auf dieser Welt. Für viele ist dein Papa sowas wie ein Held. Und ich schreib die Zeilen für dein Tagebuch. Mama und Papa lieben dich bis zum letzten Atemzug. Die Rolex am Handgelenk, brattern, sie ist ganz schwer. Funkelnde Diamanten kommen von weit her. Luxus-Apartment, 5 Etagen am Schwarzmeer. AMG GTS und der Tank niemals leer. Trag die Rolex am Handgelenk, brattern, sie ist ganz schwer. Funkelnde Diamanten kommen von weit her. Luxus-Apartment, 5 Etagen am Schwarzmeer. AMG GTS und der Tank niemals leer. Geht es und hat auch niemals leer. Funkelnde Diamanten kommen von weit her. Wir stehen auf Benz und Chefs, die French Connection im Brennpunkt Pex, die Bratan rollen weißen Mercedes. Gestern nix, heute sind die Taschen voll mit Cash. Junkie in mein Glas, ich hab die Lane dabei. Wieder THC, wieder einmal Polizei. Trink ein Red Bull, Zigarette mach mich wach. Schaffe in der Tasche und fahr Kilos durch die Stadt. Ich hab keine Zeit für deinen Film. Drei Tropfen DC, ich will chillen. AMG GT, lass mal eine Runde drehen. Autobahn 310. Am Handgelenk, brattern, sie ist ganz schwer. Funkelnde Diamanten kommen von weit her. Luxus-Apartment, 5 Etagen am Schwarzmeer. AMG GTS und der Tank niemals leer. Trag die Rolex am Handgelenk, brattern, sie ist ganz schwer. Funkelnde Diamanten kommen von weit her. Luxus-Apartment, 5 Etagen am Schwarzmeer. AMG GTS und der Tank niemals leer. Edda, alles Gute zu Geburtstag, Prinzessin. Von deinem Onkel Kaffee, alles Gute, nur Gesundheit. Dein Papa ist ein Bruder von mir, du weißt Bescheid. Türkei, Ukraine, Berlin, Leer.